Raskolnikow hatte plötzlich wieder große Lust, die Zunge zu zeigen. Ein Schüttelfrost überlief wieder seinen Rücken. »Ich würde nicht so gehandelt haben«, begann er weit ausholend. »Ich hätte so gewechselt. Ich hätte das erste 1000 so an die 4-mal nachgezählt, von vorn und von rückwärts, jeden Schein betrachtet und hätte mich dann an das zweite 1000 gemacht. Ich hätte angefangen zu zählen, wäre bis zur Hälfte gekommen, hätte dann irgendeinen Schein von 50 Rubel hervorgeholt und ihn gegen das Licht gehalten, dann ihn umgedreht und wieder gegen das Licht gehalten, ob er nicht gefälscht ist. Ich bin ängstlich, hätte ich gesagt. Eine Verwandte von mir hat auf diese Weise vor kurzem 25 Rubel eingebüßt und hätte nun eine Geschichte zum Besten gegeben. Und wenn ich das dritte 1000 zu zählen angefangen hätte, würde ich plötzlich sagen, erlauben Sie, ich habe, scheint mir, im zweiten 1000 das 700 nicht richtig nachgezählt, ich bin im Zweifel. Und ich hätte das dritte 1000 zur Seite gelegt und wieder das zweite 1000 nachgezählt. Und in dieser Weise hätte ich es mit allen Fünfen gemacht. Und wenn ich damit fertig gewesen wäre, hätte ich aus dem zweiten und aus dem fünften 1000 je einen Schein herausgenommen, gegen das Licht gehalten und voll Zweifel gebeten, ihn umzutauschen. Und ich hätte den Angestellten zum Schwitzen gebracht, so dass er alles getan hätte, um mich endlich loszuwerden. Und nach alledem wäre ich schließlich zur Tür gegangen, hätte sie geöffnet und wäre wieder zurückgegangen, um unter Entschuldigung noch irgendetwas zu fragen oder mich über etwas zu erkundigen. Sehen Sie, so hätte ich es gemacht. »Oh, was für Schauergeschichten Sie da erzählen«, sagte Samjotow lachend. »Ja, da redet man so leicht. Bei der Ausführung aber würden Sie schon stolpern.« »Bei so einer Sache, sage ich Ihnen, kann nicht einmal ein gerissener, tollkühner Mensch für sich einstehen, geschweige denn wir beide. Wozu so weit suchen? Da haben Sie gleich hier ein Beispiel. In unserem Revier hat man eine alte Frau ermordet, allem Anschein nach ein verwegener Bursche. Am hellen, lichten Tage hat es gewagt, aber nur ein Wunder hat ihn gerettet. Die Hände haben ihm dann doch versagt. Er hat nicht verstanden zu stehlen, hat nicht standgehalten. Man sieht es an dem Tatbestand.« Raskolnikow schien sich gekränkt zu fühlen. »Man sieht es? So nehmen Sie ihn doch fest! Jetzt gleich!« rief er schadenfroh, Samjotow reizend. »Man wird ihn schon kriegen.« »Wer? Sie? Sie wollen ihn kriegen? Das wird lange dauern. Sehen Sie, was ist denn bei Ihnen die Hauptsache, ob ein Mensch viel Geld ausgibt oder nicht? Hat er vor kurzem keins und gibt jetzt plötzlich Geld aus, dann muss er es gewesen sein. In dieser Weise kann sie jedes Kind irreführen, wenn es will.« »Das ist es ja, dass Sie alle so handeln«, antwortete Samjotow. »Erst morden Sie mit Bedacht, riskieren Ihr Leben und gehen dann sofort in die Schenke und werden dort festgenommen. Gerade beim Geldausgeben werden Sie erwischt. Nicht alle sind so schlau wie Sie. Sie würden selbstverständlich in keine Schenke gehen.